Auf YouTube wurde diese Rede hochgeladen. Helfferich macht nach dem Wort Remigration eine Pause und mit einem kalten Lächeln setzt er als Schlussakkord millionenfache Remigration und zieht die Silben dabei genüsslich in die Länge. Diese Rede lässt wenig Spielraum für Interpretation. Helfferich will Menschen aus Deutschland vertreiben, und zwar Millionen. Das ist sein Ziel. Bisher konnte sich die AfD damit herausreden, Helfferich sei mit der Ämtersperre belegt und sei nicht Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion. Doch nach dem Wochenende in Marl Ende Februar 2024 sitzt der Jurist aus Dortmund mit dem millionenfachen Vertreibungsplan im Landesvorstand des bevölkerungsreichsten Bundeslands mit einem Migrationsanteil von 30%. In NRW wohnen seit vielen Jahren Menschen aus vielen Ländern. Sie leben dort, arbeiten, haben Familien gegründet. Mit der Wahl Helfferichs, des freundlichen Gesichts des NS, in den Landesvorstand hat die AfD in NRW zu verstehen gegeben, dass sie diese Menschen zur Disposition stellt. Der gut in die rechtsextremen Netzwerke eingebundene Helfferich lud vor seiner Wahl den völkischen Verleger Götz Kubitschek nach Dortmund ein. Er war Anfang Juli 2023 auch zu Gast in Kubitscheks rechtsextremem Institut für Staatspolitik und rief praktisch zum Systemsturz auf. Ob wir so blauäugig sind zu glauben, dass wir einfach dieses System praktisch im Schlafwagen niederringen können? Fragte Helfferich in den Saal, wie der WDR am 25. Juli 2023 dokumentierte. Nach Meuthen die Entgrenzung der Partei. Im Januar 2022 warf der damalige Parteichef Jörg Meuthen, wie erwähnt, entnervt das Handtuch. Ein solcher Schritt ist niemals monokausal. Meuthens Verstrickung in die AfD-Spendenaffäre spielte sicherlich eine Rolle. Allerdings musste er auch feststellen, dass er der Radikalisierung der Partei keinen Einhalt mehr gebieten konnte. Nach Lucke und Petri war Meuthen der dritte Parteichef, der glaubte, mit Höcke und dem völkischen Flügel tanzen und gleichzeitig dessen rechtsextreme Gesinnung einhegen zu können. Doch sie täuschten sich. Der völkische Geschichtslehrer tanzte sie aus. Höckes Durchmarsch manifestierte sich auf dem Parteitag in Riesa 2022. Alice Weidel aus Baden-Württemberg und Tino Chrupalla aus Sachsen wurden das neue Spitzenduo der Partei. Den sonstigen Vorstand dominierten die Höcke-Anhänger, darunter Maximilian Krah oder auch die in der DDR geborene und nun in Baden-Württemberg wohnhafte, völkisch orientierte Christina Baum. Sie sitzt im Bundestag, gehört zu den Corona-Leugnern und ist als Anhängerin der Homöopathie gegen die Impfpflicht.